Hörst du das märchenhafte Singen zu dunkler Stund bei Mondenschein? Ein Lied von abertausend Schmetterlingen klingt heut Nacht für dich.